Er stand mitten auf dem freien Platz, den die Zelte des Lagers in immer weiteren Kreisen umgaben, dort, wo sich die Ältesten zur Beratung zusammensetzten oder wo an Festtagen Tänze getanzt und alte Lieder gesungen wurden. Er wartete und schaute sich um, aber rings um ihn drängten sich nur sehr alte Frauen und Männer und ganz kleine Kinder, die ihn neugierig anstarrten. Er stampfte ungeduldig mit den Hufen. »Wo sind die Jäger und Jägerinnen?« schnaubte er, nahm den Hut ab und trocknete sich die Stirn. Eine weißhaarige Frau mit einem Baby auf dem Arm antwortete, »Sie sind alle auf der Jagd. Sie werden erst in 3 oder 4 Tagen zurückkommen.« »Ist Adreu auch mit Ihnen?« »Ja, Fremdling. Aber woher kennst du ihn?« »Ich kenne ihn nicht. Holt ihn her.« »Fremdling«, antwortete ein alter Mann mit Krücken, »er wird ungern kommen, denn heute ist seine Jagd. Sie beginnt mit Sonnenuntergang. Weißt du, was das bedeutet?« Kairon schüttelte seine Mähne und stampfte mit den Hufen. »Ich weiß es nicht, und es spielt auch keine Rolle, denn er hat jetzt Wichtigeres zu tun. Ihr kennt dieses Zeichen, das ich trage. Also holt ihn her.« »Wir sehen das Kleinod«, sagte ein junges Mädchen, »und wir wissen, dass du von der kindlichen Kaiserin kommst, aber wer bist du?« »Ich heiße Kairon, der Arzt Kairon, falls euch das was sagt.« Eine gebückte alte Frau drängte sich vor und rief, »Es ist wahr, ich erkenne ihn wieder. Ich habe ihn schon einmal gesehen, als ich noch jung war. Er ist der berühmteste Arzt in ganz Phantasien.« Der Zentaur nickte ihr zu. »Danke, Frau, und jetzt ist vielleicht jemand von euch so freundlich, endlich diesen Adreu zu holen. Es ist dringend. Das Leben der kindlichen Kaiserin steht auf dem Spiel.« »Ich werde es tun«, rief ein kleines Mädchen, das vielleicht 5, 6 Jahre alt war. Es lief fort, und wenige Sekunden später sah man es zwischen den Zelten auf einem ungesattelten Pferd davongaloppieren. »Na, endlich«, brummte Kairon, und dann brach er bewusstlos zusammen. Als er wieder zu sich kam, wusste er zunächst nicht, wo er war, denn es war dunkel um ihn. Erst nach und nach erkannte er, dass er sich in einem geräumigen Zelt befand und auf weichen Felldecken lag. Es schien Nacht zu sein. Durch einen Spalt am Türvorhang drang der flackernde Schein von Feuer. »Heiliger Hufnagel«, murmelte er, während er versuchte, sich aufzurichten. »Wie lang liege ich denn hier schon so?« Ein Kopf guckte durch den Türvorhang herein, wurde wieder zurückgezogen und jemand sagte, »Ja, er scheint aufgewacht zu sein.« Dann wurde der Türvorhang beiseite gezogen und ein Junge von etwa 10 Jahren trat herein. Er trug lange Hosen und Schuhe aus weichem Büffelleder. Sein Oberkörper war nackt, nur um die Schultern hing ein purpurroter Mantel, offenbar aus Büffelhaar gewebt, bis zum Boden herab.